Männer, wir spielen nicht vor 1000 Mann, weil keiner von uns spielen kann. Wenn trotzdem Text und Sound gefällt, destilliert so krank wie diese Welt. Oi, oi, oi, Baggerluse, höre ich sie heute noch fluchen. Oi, oi, oi, Baggerluse, höre ich euch heute noch fluchen. Die Platte ist der letzte Dreck, die schmeiß ich sowieso gleich weg. Mir ist egal, was damit passiert. Die Kohle dafür haben wir kassiert. So viel Scheiße auf einmal, es ist für mich die größte Qual. Ihr könnt jetzt lachen oder es mir glauben oder mir ein Bein abschrauben. Politik und Polizei, leckt uns am Arsch, alle zwei. Oi, oi, oi, Fahrerlute, höre ich sie. Oi, oi, oi, Baggerluse, höre ich sie heute noch fluchen. Die Platte ist der letzte Dreck, die schmeiß ich sowieso gleich weg. Mir ist egal, was dann passiert. Die Kohle dafür haben wir kassiert. Baggerlutenmusik ist nichts für Kenner, auch nicht für die Einschaltmänner. Spielen nicht vor 1000 Mann, keiner von uns spielen kann. Und trotzdem Text und Sound gefällt, der ist so krank für diese Welt. Oi, oi, oi, Baggerlutenmusik.